zum Dark Phantom Pod. Ich hab's so drauf. Aber sowas von drauf. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wie ja, drauf. Wahnsinn, ne? Hast du jetzt auch auf diesen roten Knopf gedrückt? Ich habe auf den Rekordknopf gedrückt. Ach so. Ich nehme ein anderes Gerät. Also Aufnahmesoftware. Software. Dings, Bums. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja gut, dann fangen wir doch einfach mal an, ne? Hauen wir rein. Hallo ihr Lieben, guten Morgen und herzlich willkommen zum Abschaltepuls, dem ersten in 2012. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ja, frohes neues Jahr. Hallo, liebe Ja, ich. Hallo, Vesra, schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, weder gesehen noch gehört, muss man ja sagen. Ja, muss man sagen. Ja. Auf Twitter schreibst du mir auch nicht mehr. Ja, richtig. Okay. Danke fürs Gespräch. Das hat mich gefreut. War jetzt kurz. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Alles Ach, hör doch auf. Es ist schwierig. Du twitterst ja jetzt unter deinem Klarnamen. Ich twittere jetzt unter meinem, oder was heißt jetzt? Ich twittere schon länger unter meinem Klarnamen. Ja, aber mir folgst du gar nicht. Nicht? Warum nicht? Ich weiß das nicht. Dann lass uns doch mal ein POG führen. POG ist die Abkürzung, ihr Lieben, für ein problemorientiertes Gespräch. Richtig? Richtig. Übrigens, ihr Lieben, ihr hört einen Brummen, ein Grundbrummen. Und ich bin's nicht. Das ist der Vesra. Wobei, Vesra hat so charmmäßig so ein Grundbrummen drauf. Das bliebe noch abzuwarten in der Aufnahme, ja. Wer da brummt? Ich nicht. Frauen brummen nicht. Frauen brummen, okay. Das ist zumindest mal eine Aussage. Ja, auf jeden Fall. Mein Nieschen. Außerdem, als du dich gerade von deiner Familie verabschiedet hast, hast du ja nicht gebrummt. Also, und ich habe nichts geändert. Ich saß hier mit meinem Kaffee. Hier, Kaffee. Ja. Mir wurde aber auch gesagt, mein Stuhl würde quietschen. Und ja, das hast du aber selber auch festgestellt. Ja, mir wurde aber gesagt, dass mein Stuhl ganz massiv in die Aufnahme rein quietscht. Das ist richtig. So während der Aufnahme sei, dein Stuhl quietscht. Und ich so, ja, schauen wir mal. Mein Stuhl hat nicht in der Aufnahme gequietscht. Sondern? Gar nicht. Weil okay. Das ist so, haben ne? Unsere Hörer Halluzination? Nein, der Stuhl quietscht, das kann man nicht von der Hand weisen. Der knarzt okay. auch. Ja? Ja. Ah. Ich kenne den Stuhl. Der Stuhl. Da. Ja. Aber, da. Aber es ist dann tatsächlich so, dass diese hohen Geräusche einfach vom Mikrofon nicht aufgenommen werden oder der Low Cut den ich, oder der High Cut, den ich immer reinmache, der das Ganze dann immer ja. nicht zur Geltung kommen lässt. Hm. Wo ist dein Kaffee? Ehe. Zeig mal eine Tasse. Edelstahl. Oh, nee. Edelstahl. Weiß, dass ich die nicht mag. Die ist so langweilig. Ja, nur weil du nicht über meine, nur weil du nicht, ja. Ja, genau. Ne? Er hat wieder seine Edelstahl-Isolierkanne. Genau. Tasse. Kannentasse. Also nix Kanne, Tasse. Ja. Ich habe hier wieder meine Mädchentasse. Mädchentasse? Oh, ja. Oh, Blümchen. Mit Rosen drauf. Ja. Aber von der anderen Seite weiß, damit es harmlos aussieht. Ja. Du fakest also. Ja, klar. Ja. Ich habe auch für die Zeit danach, also nach dem Kaffee, habe ich jetzt was Neues. Was ist das? Andersrum, das sieht man nicht sonst. Wollweg Apfel Cranberry oder so? Nee, Kirsche, aber. Ist egal. Thanks for noticing. Ja. Ja, das steht da hinten. Also da müsste ich einmal durchs halbe Zimmer laufen. Ja, siehst du? Ja, gut. Das ist aber pur. Das ist pur? Bei mir, ja. Ja. Ich trinke immer Wasser pur. ganz hart. Ja, das geht mir nach. Also pur trinke ich auch, aber das trinke ich nur im Sommer, wenn es heiß ist. Ach so, nee, ich ja. Jetzt momentan trinke ich ganz viel ayurvedische Tees. Yogi-Tees, die sind total super. Die haben auch mal so tolle Namen. Die aufgehende Sonne, die im Mondschein glitzert. Lebenslust. Ah. Oder Atemtee. Atemtee, kann ich auch brauchen. Ja, ich bin auch wieder krank gewesen. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg der Besserung, weil ich bin ja immer krank über den Jahreswechsel. Okay. Okay. Und du? Mich hat es pünktlich an Weihnachten dahin gerafft. Ja, Mann ja, auch. Am 23. hatte ich noch so, am 24. Genau. Am 27. Super, als ich wieder arbeiten gehen musste, war es wieder gesund. War wieder alles super, ja. Ja, das ist doch cool. Ja, arbeitgeberfreundlich, so muss was machen. Ja. Ich bin einen Tag zur Arbeit gekommen im neuen Jahr und habe mich dann hingelegt. Also kurz mal Hallo sagen und dann gesagt, ach, arbeiten ist auch scheiße. Ach ja. Ja, gut. Nichts Neues? Ja. Das ist richtig. Da kann man ruhig mal. Guck mal, Pause, wir hatten Pause jetzt ja machen. So viel zu tun, dass wir jetzt nicht so tolle Sachen gemacht haben, wie beispielsweise ein Jahresrückblick. Ja, Jahresrückblicke sind meine Sachen sowieso komplett überbewertet. Richtig. Deswegen. Ich die auch nie. Ja. Deswegen. Aber ich habe mir, als ich jetzt krank war, hatte ich ja Zeit. Ja. Und Florian Stangl, du weißt, der hat mir den Link zu deren Jahresrückblick geschickt. Okay. Kraft.de haben Video-Jahresrückblick gemacht, da haben sie sich irgendwie zu viert 2 Stunden lang unterhalten. Ja gut, habe ich nie Zeit so gehabt, bis ich denn krank war. Aber dann richtig. Dann habe ich es mir ja voll gegeben und da hat er mich erstmal bemitleidet. Fand ich in Ordnung. Ja, fasse ich das jetzt so auf, als würdest du gerne einen Jahresrückblick machen? Nö. Es gibt ja nur eine Sache zu erzählen, Guild Wars-mäßig. Ja, bitte? Ja, Messmer! Ja, Messmer! Wie konnte ich nur das vergessen? Messmer. Die einzig wahre so Information? Geil, ja, die einzig interessante Information, ja. Wirklich und richtig gut geworden. Also die haben die Klasse ja echt gut gepimpt. Das ist nicht mehr so eine etipetete Halbschwulklasse, sondern jetzt, glaube ich, kannst du auch männlich Messmer spielen. Gut, das würde ich jetzt grundsätzlich verneinen. Doch. Doch. Nein, nein. Aber du weißt ja, was mich und männliche Charaktere angeht. Da bin ich ja sehr zurückhaltend. Um nicht zu sagen homophob. Du musst doch mal die andere Seite an dir entdecken. Letztens wurde mir gesagt, ich sei doch nur neidisch, denn ich sei nicht so Metro. Habe ich gesagt, du das ist richtig. Metro? Das ist doch gut so. Wieso musst du dafür Metro sein? Um die andere Seite an mir zu entdecken. Ich nehme dich mal auf meinen Schoß. Ja, mach das, wenn ich dir nicht zu schwer bin. Nee, du bist ja jetzt ein R. Nein, du bist ja jetzt ein R. Ich bin leicht wie eine Feder. Leicht wie eine Feder. Mein Brotschneidemesser. Ja, gut. Ich bin total happy mit dem Teil. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, das ist richtig geil. Ja, gerade mit SSD, das rockt ja wie die Sau. Ja, es ist... Oh. Total verliebt in das Ding. Das hätte ich schon mal für früher haben müssen. Ich habe ja alles jetzt. Ich bin ja totale Apple-Jüngerin geworden. Ehrlich? Hm? So eine. Alles von der Firma bezahlt. Dann ist also die Firma iPhone, mehr. iPhone, iPad, MacBook Air. Ich habe alles. Mhm. Ja. Ja, MacBook Air habe ich nicht. Nö, brauchst du ja auch nicht. Nee, ich brauche Platz auf dem Bildschirm. Ja, richtig. Ich ja nicht. Ich habe ja noch einen großen Bildschirm daneben. Ja, ich ja. Bei meinem auch. Aber nee, also ich habe generell, also bei mir ist es ja so, das ist ja ein Arbeitsgerät. Okay, das klang jetzt wieder so böse. Ach, was ist das bei mir noch? Ey, nein! Warte mal. Listen to the Baba. Also. Nee, ich arbeite nicht. Ich bin im öffentlichen Dienst. Richtig, wir arbeiten. Du bist ja eigentlich nur krank. Ja, ein Tag kommen, dann krank sein. Ey, das hast du selber gesagt. Nicht mehr hören. Nein, ja, du ist richtig. Komm, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, mein Lieber. Aus der Nummer komme ich sehr wohl wieder raus. Pass auf. Nee. Pass auf. Ja, ich versuch's zumindest mal. Also, ja. Meine Arbeit hat ja mit Medien audiovisueller Natur zu tun. Das bedeutet, ich betreibe sehr viel Audio- und Videoschnitt. Und dafür ist es für mich, wenn ich unterwegs mal etwas machen möchte, besser, für mich besser, wenn ich bei meiner Arbeit... Du arbeitest. Ach so. Halbwegs. Das kenne ich ja nicht. Einen großen Bildschirm ist das denn so? In den Laptop eingebaut habe. Dementsprechend brauche ich auch einen großen Laptop. Also habe ich den 17 Zöller. Ja, ist ja klar. Hm. Gut, ich arbeite ja nicht. Ich habe ja die Verantwortung. Ja, und das war ist ja schon der Unterschied. Das ist der Unterschied, weißt du? Ja. Also ich habe die Verantwortung für unser, oh, jetzt muss ich mal auf die Kacke hauen, für unser 60 Millionen Euro Projekt. Und deswegen brauche ich sowas nicht. Was machen die Leute, die arbeiten? Richtig. Zum Beispiel unsere Architekten. Okay, da können wir uns jetzt auch noch weiter drüber unterhalten. Warum? Naja, egal. Warum andere arbeiten ja und ich nicht? Nein, das Architekten. Das ist doch völlig klar. Ich habe kein. Wegen meiner ganzen Abschlüsse. Ich habe ein etwas gespalteteres Verhältnis zu Architekten. Ja, das kann ich verstehen. Deswegen, Architektenarbeit, ich weiß nicht. Aber unsere Architekten sind gar nicht schlecht. Das ist ein gutes Team, Gott sei Dank. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst, weil wir haben ja sehr viele Architekten neu kennengelernt. Ah, andersrum, vielleicht sollten wir den Lieben nochmal erklären, was wir machen. Also wir bauen neu. Also meine Firma. Ja, ja, ja. Um komplett alles neu. Deswegen wird es auch so teuer. Und weil das gefördert wird vom Bund und vom Land, müssen wir dann so lustige Sachen machen wie einen Architektenwettbewerb. Und da lernst du dann die ganzen Typen kennen. Da hast du dann natürlich auch so die geballte Schöpferlust des Architekten, also ich an der Backe. A, eine Frau. Und B, dumm wie Brot. Ich habe keine Ahnung. Ja, das reicht ja auch. Und C, kann ich dankbar sein, wenn ich in deren Entwurf leben darf? Ja. Ne. Gut, fand ich jetzt nicht so. Gab's gleich. Du bist so unflexibel, was das angeht. Ich? Ja. Ja. Aber jetzt haben wir ein Team, es sind zwar alles nur Männer, aber da ist kein so ein Alpha-Tee dabei, weißt du? So ein Testosteron-getriebener, so ein Wammo, so ein Rurik. Die sind alle problemlöseorientiert. Sehr schön. Hm? Ja. Ja. Aber so Wammos sind doof in so Sitzungen. Mhm. Das ist immer total lustig, weil ich leite immer die ganzen Sitzungen, weil ich ja die Projektleitung habe. Und dann hast du da echt so 12, manchmal 20 Männer, die du da bändigen musst. Ja, gut. Das geht Fällt aber dir ja nicht so schwer? Nee. Von daher alles gut? Es ist echt ganz okay. Das ist niedlich. Ja. Und dann haben sie alle ihre iPhones da liegen. Ja, man könnte ja angerufen wollen werden. Ja, ja. Und der eine hat jetzt auch endlich ein iPhone, neu. Ja. Und dann hat er das immer nicht auf Stumm gestellt. Und er saß neben mir und habe ich einfach irgendwann, weil ich so abgenervt war, weil dann irgendwie die zigste Mail kam, habe ich dann sein iPhone genommen und es einfach stumm gestellt. Und er hat mich angeguckt wie ein Auto. Und ich so, es geht an der Seite stumm. Aber das wissen sie ja noch nicht, ist ja neu bei ihnen. Ein bisschen beleidigt. Naja. Das nervt. Ja, ja. Ich habe auch schon Mail-Check-Verbot verbaut. Ausgesprochen. Ja, während der Besprechung. Ja. Hast du eigentlich einen 11 Zoll oder hast du einen 13 Zoll? 13. Das ist eigentlich zu groß. Warum? Naja, eigentlich ist es ja so, also ich kenne das aus der Klinik damals. Ja? Also du hattest immer die Taschen komplett alle vollgestopft hatten. Das waren dann die AIPler, beziehungsweise die PJler. Ja? Die hatten alles, alle Bücher immer alles dabei. Da hast du die normalen Ärzte, Assistenzärzte gesehen. Die hatten dann auch alle Taschen voll. Die hatten dann so, ne, überall Stifte und dann gab es dann die Oberärzte, die hatten dann mal so ein Lineal noch einstecken und vielleicht mal zukommt so ein, naja, Buch hatten sie gar keins mehr, ne, und so ein paar Stifte halt hier oben. Und wenn der Chefarzt kam, der war dann immer so eine Lichtgestalt mit einem einzelnen güldenen Federschreiber in seiner Brusttasche. Oh, warte, kann ich dir zeigen? Habe ich auch. Ja. Also bei mir gibt's das MacBook Air, nehme ich nicht mit in die Sitzung, sondern nur noch mein iPad. Okay, das ist dann so der Füllfederhalter unter den, ja genau. Ja, der Füllfederhalter unter den Elektrogeräten. Mit meinem Namen. Ach ja, schau mal. Ja, ja. Ah. So. Und Mont Blanc? Ja, klar. Ja, schön. Mea culpa. Ja, den habe ich mir mal vorher zum Anfang meines Studiums mal geschenkt bekommen von meinen Eltern. Oh. So. Und dann gibt es dieses Ding hier für mein iPad. Ja, der klassische Moosgummistift. Richtig. Und dann gibt es die wunderschöne App Notability. Mhm. Und weil wir ja alles online haben, ist ja alles webbasiert, habe ich alle Unterlagen dabei. Tja. Tja. Und dann sehe ich auch chefarztmäßig aus. Das ist korrekt. Das ist dann der güldene Federschreiber unter den Elektrogeräten. Genau, und die anderen kommen dann immer mit Aktenordner an und so. Das gebe ich mir gar nicht. Tja, hast du recht. Ich lasse mir dann auch die entsprechenden Ausdrucke reichen und gebe die wieder zurück. Ungesehen. Entgegennehmen, doch, doch. Direkt wieder zurück. Also. Nein, also diese Pläne oder so anzugucken ist schon blöd auf dem iPad. Das ist so klein. Aber ich... Gib dir wieder zurück. Ja. Ja? Du könntest das, naja. So, und dann ist natürlich wieder so eine Frauensache. Ich trinke ja gerne grünen Tee in Besprechung. Mhm. Sorgt für Ausgeglichenheit und Entspanntheit. Nee, einfach nur so, weil ich nicht die ganze Zeit Kaffee trinken will. Ah, okay, gut. Ja, ja, ja. Und Wasser auch nicht, weil da gibt es nur Wasser mit Kohlensäure, finde ich doof. Ja. Weißt ja. Und da ist man einfach mal freundlich zu den Damen, die da die Bedienung machen. Ja. Und äußert mal einfach, dass man gerne grünen Tee trägt. Man redet einfach mit denen. Weißt du, man behandelt die nicht wie nicht vorhanden oder selbstverständlich, sondern man behandelt die wie Menschen. Das hilft immer total. Und dann kriegt man jedes Mal eine Kanne mit heißem Wasser, seine Teetasse hingestellt, immer oben am Tischende. Und dann wundert sich der Hauptgeschäftsführer, warum er sowas nicht kriegt. Gut. Sozialkompetenz. Ja, emotionale Intelligenz heißt das dann, glaube ich. Ja. Also, seitdem immer eingedeckt. Daniel Goleman heißt er, glaube ich, der das wunderbare Buch dazu auch geschrieben hat. Das weiß ich nicht. Ich glaube Daniel Goleman. Egal, auf jeden Fall, da gibt es ein tolles Buch dazu. Das ist gut. Soll ich mal schenken? Ja, wäre eine Maßnahme. Ja, aber das ist, der weiß das, der kann das nicht. Der ist so ein Sachtyp, weißt du, blau. Ja, ja. Total sachorientiert, der kann diese Emotionalität nicht spiegeln. Mhm. Und deswegen braucht er mich auch als Projektleiterin. Ja, aber wir teilen uns das immer. Wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen durch sachliche Argumentation, dann argumentiert er. Und wenn es darum geht, Leute zu begeistern und mitzunehmen, dann rede ich. Ja, gewusst wie. Gewusst wie. Das ist. Also wenn er den Zuwendungsgebern die Kohle aus den Taschen ziehen will, dann redet er. Und wenn ich die Zuwendungsgeber von dem Projekt begeistern will, rede ich. Damit sie dann sich, ne? Ja, ja. Die Renten sind sicher. Die Finanzierung. Ja, möchtest du nicht Regierungssprecherin werden? Nee. Nee. Du möchtest nicht gerne auf verlorenen Posten stehen, oder was? Obwohl ich unseren Regierungssprecher Seifert cool finde. Der twittert cool. Ich folge dem ja auf Twitter. Ja, ja. Und der ist... So manches... Er kommt echt... Also, ich sehe ja sehr vieles, was unsere Regierung mittlerweile tut, einfach nur noch... Also, ich glaube, das ist irgendwie so eine sarkastische Einrichtung. Ich glaube, die verarschen uns alle. Nee, ich glaube, es gibt eine Regierung, die voll kompetent ist und alles richtig macht und alles super macht, ja, die im Hintergrund einfach gesagt hat, so, jetzt installieren wir mal die ganzen Pappnasen und schauen mal an, was dann passiert. Und lachen Karneval. Sich einfach tot. Ja, so karnevalmäßig. Ja. Aber die Opposition ist genauso scheiße. Nee, ich habe nicht gesagt, dass... Ich meine jetzt so alle. Die Politik insgesamt. Ja, also ja. Die Regierungsriege. Ja. Sei es Opposition, also ich finde, oder... Ja. Ich bin ja eigentlich von meiner ökonomischen Ausrichtung eher liberal, aber wenn sich diese Partei... verloren. Das ist unglaublich. Sensationell. Das ist die wichtigste Partei. Das ist Gruppenvibe. Gut. Das ist die wichtigste Partei überhaupt, ne? Und keiner hat einen Ritz dabei. Nee. Ja, das ist es doch. Oh mein Gott. Ja, du. Was ist? Ey, du stehst da einfach nur denkst. Why? Oder auch gerne genommen. Really? What the fuck? Genau. Why? So weit ist es bei mir schon gar nicht mehr. Ich stehe einfach nur da so und denke mir so. Really? Es ist einfach sensationell. Oh. Aber ja, super. Auf spiegel.de, da mein Lieblingskorrespondent oder wie auch immer du nennen willst, kommentiert jetzt auch auf spiegel.de. Der ist sonst mal in der Financial Times, der Herr von Münchau. Das ist ein super geiler Volkswirt. Und der analysiert immer Euro-Krise und zwar richtig gut und schreibt das dann immer sehr auf den Punkt. Und er hat letztens wieder so einen geilen Artikel geschrieben, wo er dann erklärt hat, warum das halt nicht funktioniert mit der Art und Weise, wie jetzt halt gespart wird. Weil wir brauchen ja mehr Europa für eine gemeinsamere Währung. Wir brauchen eine gemeinsamere Wirtschaftspolitik. Ja. Und ja, echt für Doofe, so für kleine Kinder. Warum funktioniert das nicht? Ja, wobei der Spiegel ja aber war ja so zu Beginn der Eurokrise waren sie auch so, der Euro wird fallen! Nee, doch nicht. Darüber wird fallen. Nee, doch nicht. Darüber wird fallen. Nee, doch nicht. Und das war so tagesweise. Das fand ich ganz, fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, die haben ziemlich Panik gemacht. Ja, nicht nur den Spiegel. Ja, so waren sie alle. Alle groß aber dabei. Wir werden auch die nächste Krise bekommen, wenn wir nicht zu einer vereinheitlichen Wirtschaftspolitik kommen. Dann muss dann noch mehr kommen. Ja, klar. Im Endeffekt müssen wir von dieser Kleinstaaterei weg. Ja. Ist so. Ja. Das wird Bayern nicht freuen. Nee, die Schweiz auch nicht. Nee, ich habe ja immer gesagt, also entweder machen wir es richtig, dann machen wir Anarchie, dann sollen sie alle sehen, wo sie bleiben. Oh. Ja. Da sind dann die Leute, die was arbeiten, dann im Vorteil, weil sie, ne, und so ihre Leistung was eintauschen war das können jetzt besser? Noch? Gegen Schutz und Arbeit? So. Ja, genau. Ja, oder dann. Okay. Oder du machst halt so alles in einem, ne? Eine Weltregierung sozusagen. Naja, eine Weltregierung brauchst du nicht gleich. Aber du brauchst schon die Vereinigten Staaten für Europa. Ja. Jo. Also ich erkläre euch das jetzt nicht, ihr lieben Volkswirtschaftler. Lest das mal von Münchau, der hat es drauf. 17 mal 1 oder so heißt das Ding. Okay. Ich kann auch sein, dass ich schon gelesen habe. Ist echt gut. Wie sind wir denn vom Messmer auf die Politik gekommen? Weil der Messmer eigentlich auch so ein Trauerspiel war. Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Ja. Jetzt ist er richtig cool geworden. Nee. Doch, ehrlich. Sieht schon cooler aus. Und jetzt total auf Illusionsmagie. Ja. Das muss total cool sein, wenn du so zwei Illusionen von dir schaffen kannst und dann weiß der Gegner nicht, wer jetzt eigentlich das wahre Teilchen ist. Ja. Das kann ich mir schon echt cool vorstellen. Ja. Das passt ja super. Ich spiele einen Mann. Also, was ist denn das bei einer Frau eigentlich? Bei euch ist das metrosexuell und bei uns? Also, wenn wir Männer spielen... Lesbisch. Ja, das war jetzt politically incorrect, aber nee, war das nicht so? Das war auch inhaltlich korrekt. Was? Lesben stehen auf Frauen. Ja, das ist korrekt. Das heißt, nein, also das, ich habe keine Ahnung. Ich finde so dieses ganze metrosexuell bla blub, finde ich doof. Ja, das habe ich ja nicht bestritten. Ich wollte es nur sagen, was ist das dann, wenn Frauen. Ich habe keine Ahnung, ob es da. Aber also eigentlich müsste ja metrosexuell für beide gelten, weil es ist ja Metro. Ach so, ist Metro. Ne? Also so theoretisch. Theoretisch. Also aber was weiß ich das auch. Schon. Dann bin ich das auch. Oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, weil das glaube ich so auf. Du. Nee, ich sag dazu jetzt nichts. Nee, wir können auch das anders argumentieren. Das ist mein Schwanzneid, deswegen spiele ich männliche Charaktere. Nein. Da, auf diese Diskussion lasse ich mich jetzt recht nicht ein. Aber die ist lustig. Also ich habe schon ein bisschen was, habe ich in unserer gemeinsamen Zeit schon gelernt, auf welche Diskussion ich mich besser nicht einlassen sollte. Ach so, schade. Ja, ne? ja, aber dieses Ganze, also wenn es jetzt die Männer angeht, dieses Metro ist ja so, wir tun so, als wären wir schwul. So ein bisschen. Ja, nö. Ja, doch. Ich glaube, also, damit schiebst du das in so eine normative Ebene, wo es nicht hingehört. Ja, also so wie ich das halt mitbekommen habe, ne? Die Leute sind so, was man, wenn auch fälschlicherweise zum Teil Schwulen eben zuschreibt, dass sie eben auf ihren Körper achten, dass sie sich ne, die Augenbrauen zupfen, dass sie sich schminken im Zweifelsfall, ja, dass sie diverse Parfums dann haben und tralalala. Das halt, könnte dir nicht passieren. Nein, ich habe nur so mittlerweile 25 verschiedene. Du machst so eine ausholende Bewegung. Jazz Hands. nee, also das birgt ja so, ne, diese Hipster-Klamotten und so, der ganze Gedöns dann so. Das ist ja so das, was dieses, oder was die ganze Zeit als, oder früher als Metro bezeichnet wurde. Ja. Und es war dann so, also, um das jetzt mal so schon ein bisschen runterzubrechen und vielleicht so ein bisschen zu verallgemeinern, konnte man sagen, oder konnte man da gut sagen, naja, es ist so, das sind normale Männer, die auf Schwul Körperhygiene machen. Achten. Ja, die ja, also nicht so, die zur Gamescom gehen. Genau. nee, die haben auch so ein bisschen. Die stinken ja. Die haben dann auch so ein bisschen angefangen, so. Also wie gesagt, das war alles so stereotypisch. Ja. Die haben dann auch so ein bisschen angefangen, so zu reden. Und das fand ich ganz schrecklich. Du musst ja nicht. Ne? Ich glaube, es geht beides. Duschen und männlich sein. Ja, durchaus. Also ich habe es jetzt schon oft erlebt. Okay. Also, ne, ich habe ja mangelnden Haarwuchs. Ja, ist richtig. Und das liegt ja an auf Testosteron. Den Kopf, ihr Lieben. Das liegt am Testosteron. Ja, ist das so? Das ist so, weil ein hoher Testosteronspiegel Haarausfall begünstigt. Ach was. Ja, es ist so. Das ist interessant. Ja. Das heißt, ich bin... Ja. Ja, mehr Mann. Ja. Okay. Als andere. Verstehe. Aufgrund, also wenn man, ne, wenn man Männlichkeit dem Testosteronspiegel jetzt zuschreibt. Ja. Ja? Und ich habe, wie gesagt, so um die 25 Parfums. Ja, ich sag ja, es geht. Du duschst auch. Wenn mein Parfum, nein, natürlich, klar. Jeden Tag eigentlich. Ich weiß. Ja. Ach ja. Gehen wir auf die Gamescom? Kann ich dir nicht versprechen. Also ich gehe. Du gehst? Wenn ist ja, die denn? Ja, klar. Ich habe schon gesagt, brauche ich Urlaub. Brauche ich Urlaub. Muss ich hin. Die ist im August, ne? Mhm. 15. bis 9. 19. 15. bis 19. Muss gucken. Ich werde alles möglichst in die Wege leiten. Also ich bin da. Aber ich habe so Blut geleckt nach diesem Law-Interview mit Rhee. Ja. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wann die Schule anfängt. Bei uns. Meine Tochter wird doch eingeschult. Ah, das ist ja süß. Ne? Soll ich mal eben mein Ferien-App befragen? die Ferien-App befragen. Ja, kannst du mal machen. Das war Bundesland? Rheinland-Pfalz. Ah. Bis zum 10.8. Das heißt am 10.8. 15.8. Ja, das ist in der Schulzeit. Oh, warte. Ja, gut, aber dann geht's ja schon. Ja. Warte. Muss er jeden Tag mit? Nee. Warte mal. Ach, was ist das hier? Was denn? Ich will mal kurz was. Ich muss ja kurz was gucken. Unterhalte mir doch mal unser Klientel hier. Ich muss gerade was gucken. Ja, ich wäre natürlich froh, als ich dieses Mal, damit ich nicht erst wieder Frau Meister auf dem Wecker gehen muss, mal die Akkreditierung klar machen. Ja. Ja, das ist natürlich passend. Am 14. ist Einschulung. Achso, ist doch gut. Passt doch. Das heißt, ich könnte schauen, ob ich da am Wochenende... Ich da kann oder nicht. Muss ich nee, kommen. Du musst ja in der Woche kommen. Ja, ich muss in der Woche kommen. Ja, da ist doch Pressetag. Habe ich doch lang und breit erzählt. Das einzig wahre. Das einzig wahre Pressetag. Ja. Warte mal. Achso, ich muss ja jetzt euch unterhalten. Oh, scheiße. Entschuldigung. <Yeah. lacht> Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich höre mich gerade so ein bisschen komisch an, finde ich selber, weil ich selber so ein bisschen zucke, weil ich ewig lange nicht mehr mit dem Monitor gesprochen habe. Und ich höre jetzt immer auf meine eigene Stimme, ist total nervig. Die machen zu wenig Abschaltimpulse. Das ist richtig. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, ist gut. Ich prüfe das. Ich werde den Chefredakteur, unseren Chefredakteur. Unseren Chefred. Ja, werde ich gleich schon mal wieder sagen. Er kann schon mal die Bestätigung ausstellen. Er kann schon mal alles hübsch machen. Ja, ja. Ach, dann wird er wieder genervt sein und sagen, der muss auch mal arbeiten. Also im Gegensatz zu mir jetzt. Der ist Chefredakteur, natürlich arbeitet er nicht. Doch, doch. Der arbeitet ganz viel. Der war so ein bisschen geschockt, weil ich vor Weihnachten habe ich ganz viel gearbeitet. Vor allen Dingen auch ganz lange. Ja. Und habe ich sein Bild zerstört vom öffentlichen Dienst. Tja, so ist das. So war ist das. War nicht gut. Aber kurz vor Weihnachten konnte ich denn, nee, nach Weihnachten, da konnte ich denn so freitags 13 Uhr Feierabend machen, wie es halt so ist bei uns, ne? Ja. Habe ich ihm dann auch gleich geschrieben. Ja, da hat er gerade, hast du es wieder ein bisschen zurechtgerückt. Freitag ist für ihn der schlimmste Tag. Da meistens zu tun. Da ist richtig Stress. Tja. Und dann sage ich zwischendurch, ich geh jetzt. Tschüss. Übrigens, schönen Tag noch, ne? Und tschüss. Ja. Ich gehe jetzt. Hat ein bisschen Stress bei euch? Ach so, naja, ich gehe jetzt häufen. Ja. Ja. Ja. Nee. So ist das mit der arbeitenden Bevölkerung. Ja, so ist das mit der arbeitenden Bevölkerung. Ja. Mai kenne ich auch nicht so. Also Gamescom wollte ich dieses Jahr mal über den Tellerrand gucken. Wollte mich mal mit Ego-Shootern auseinandersetzen. Ja. World of Tanks. Ja, kannst du machen. Da bin ich halt leider der falsche Ansprechpartner dafür. Ja, ich ja auch. Ist ja egal. Ich lass mir das dann erklären. Du kannst ja die Messe Babes angucken. Also diese deinen Netzstrümpfen, weißt du, ne? Das Camouflage, ist super. Shorts, Pants. Ja, ja, ja, ja, ja. Lass mich durchsuchen. Genau. World of Tanks, Battlefield 4 ist dann wahrscheinlich Call of Duty 6. Das ist ein riesen Wortspiel. Es gab ja 4-3. Ne? 4-3. Ja. Jetzt ist es einfach nur 4. Rasse, ne? Ja. Rasse, ne? 4. Vier. Ja. Egal. Okay. Ne? Statt dem, die schreiben, wie bei 4-3 hatten sie in dem 4 das E durch die 3 ersetzt. Ah, okay. Ja, ja. Jetzt heißt es einfach nur noch 4. Hm? Und das A ist eine, genau, 4. Ja? Ein Lied. Ja. Ja. Ja, Entschuldigung. Kann ich mich später totlachen? Nein, brauchst du nicht. Okay. Ist okay. Vergiss nicht. So, und dann habe ich mir überlegt, du machst die ganzen Move-Dinger und ich lach. Nein. Oh. Ich habe eine Wii gekauft, hast du dir das erzählt? Nee, echt? Ja, ich habe eine Wii. Kinect? Eine Wii. Ja. Kinect ist Xbox. Ups. Nein. Das ist nicht mein Genre. Das ist. Nee, wie war das mit den zwei Fernbedienungen, wo du dann so geschüttelt hast und Baseball und tralala? Ja, super. Mario, ne? Hüpfen, springen, alles gut. Ja. Ah, Super Mario. Genau. Ja. Habe ich mein iPhone irgendwo? Nee. Ich habe jetzt ein cooles Wallpaper für mein iPhone. Was denn? Mario. Ja, den gibt es schon seit Sonic war jetzt irgendwie 50? 15? 20 geworden? 15. Der hatte doch jetzt gerade Geburtstag. Mhm, 15, glaube ich. Ja, kann sein. Mario ist ja nicht so meins. Ich kann da nicht so, konnte ich noch nie zu der Jump Figur einen Zugang finden. Ach so, na gut. Mario ist ja dumm. Also spätestens nach dem ersten Mal hätte ich gesagt, sorry, this is the wrong princess. Go to the next castle. Hätte ich gesagt, weißt du was, geh nach Hause. Ja. Sieh nur zu, wie du zurechtkommst. Ja. Hätte ich nicht Richtig. Gemacht. Peach. Ja, also die Zeit der Spiele damals, vor 100 Jahren, die habe ich ausgelassen. Weil mich hat die Grafik überhaupt nicht angesprochen. Ja, dieses oh, war ja oh. alles das Zweidimensionale von diesem, ja, ist so. Aber es war damals der absolute Knaller, ich weiß, fanden alle toll. Prince of Persia, hör mir auf. Ich fand's doof. Ich bin erst eingestiegen, als Full Throttle kam. Full Throttle, echt? Ja, klar. Meinst du jetzt das Spiel oder meinst du? Ja. Ja, war super. Da gab's noch Have a Nice Day. Fand ich toll. Oh ja. Gott. Braucht ihr nicht zu googeln, ist scheiße, das Spiel. Oh. Ich habe damals meine Eltern überredet, mir doch einen PC mit CD-Laufwerk zu kaufen. Hoho. Das hat irgendwie so 1500 Mark gekostet hat. Ja, ein Single-Speed-CD-Laufwerk. Single. Ja, ich weiß. Und damit ich Rebel Assault zocken konnte. Daran erinnere ich auch noch. Rebel Assault war ja so das erste Spiel oder das damals einzige Spiel, das auf CD kam. Oder da, nee, Rebel Assault war das erste Spiel, das, für das du ein CD-Laufwerk benötigt hast, weil es einfach so groß war, dass du es nicht auf Disketten gebracht hast. Das ist eigentlich schade. Diese Diskettenboxen. Ja, awesome. 20 Disketten für Windows. Ja, wo du dann so im Arm hattest, und dann so das war Disketten. Awesome. Ja, cool. Viel geiler fand ich eigentlich noch die 5¼ Zoll. Die waren geil. Ja, ja. Die sind gut geflogen. So. Ja, die waren cool. Da hast du nichts drauf gekriegt. Nee. Also auf die 3,5 Zoll hast du ja immerhin 1,44 Megabyte bekommen. Ja, das war toll. Was war unglaublich viel war. Unglaublich viel. Ja, ich habe da bestimmt... Passt da eigentlich alles drauf? Ja, das nicht, aber ich habe da bestimmt so 3-4 Textdokumente, hatte ich dann da drauf und war voll glücklich. Warst du chefig, ja. Aber sowas von. Ja, kenne ich aber auch. Ja. Ich habe meine Doktorarbeit ja zum Teil noch auf Disketten gesichert. Super. Und dann mal mit einem Magneten drüber gegangen, so einfach an der Dings vorbei, rrrk, alles weg. Du hast ja verschiedene Versionen gehabt. Du warst ja Disc-Jockey der anderen Art. Ja, ja. Das heißt, ich hatte an verschiedenen Plätzen hatte ich unterschiedliche Versionen von der Doktorarbeit. Ja. Jeden Abend gesichert und dann natürlich nochmal Hardcopy. Wie sich das gehört. Du, da hatte ich so einen Schiss, dass mir die Arbeit verloren geht. Verständlicherweise. Ja. Ja gut, ich hatte damals weißt du, bei Nadeldrucker 300 Seiten. Da fängst du morgens an mit Ausdrucken, bis abends fertig. Ja, ja, ja. Hattest du einen 9-Nadel oder einen 24-Nadel? Das erinnere ich gar nicht mehr. Das war ja der Institutsdrucker. Ja, okay, der wird wahrscheinlich 9-Nadel gewesen sein, weil Institute haben ja kein Geld. Nee, also ich hatte damals auch 9-Nadel. Das war ein riesengeiles Teil. Geil, ne? Wie laut der war. Und dann bin ich ins Rechenzentrum der Universität gegangen. Wow. Mit einem Disketten und hab das da ausgedruckt. War das geil. Da waren die ganzen coolen Nerds. Die Nerds. Ja. Ja. Die. Das Adjektiv cool würde ich dann nicht unbedingt davor setzen. Nee, okay, cool waren die nicht. Es war alles irgendwie, ich weiß auch nicht. Hatten die da nicht Angst vor dir? Ich meine, du warst ja auch so wahrscheinlich so ein Novum oder so eine Ausreißerin, also so der Nerd in deinem Gebiet, ne? Weil als VWL und Frau, weil normalerweise sind das ja so die, ich sag's einfach, die BWL-Tussen, die dann, ne? Ach so. Also die Weiber studieren ja BWL, machen sich hübsch und lassen sich Sachen kaufen. Richtig, ja, das ist richtig. Und du als VWLerin, die dann auch noch ihren Doktor selber gemacht hat. Kauft auch noch selber, ja. Das ist ja dann doch schon so eher so die, ne? Da müsstest Ausnahme. Du dich ja eigentlich, da müssten sich die Nerds ja eigentlich weniger bedroht gefühlt haben, wie du ins Rechenzentrum kamst. Oder? Also bei mir ist es, also es ist schon richtig, mit VWL, du hast ja dasselbe Grundstudium wie die BWLer, da fällt es noch nicht so auf. Mhm. Und danach bist du alleine unter Männern. Mehr oder weniger. Ja. Also ich bin jetzt froh, nach mir am Institut haben wir Doktorandinnen. Ja. Vor mir gab es eine einzige in der 50-jährigen Institutsgeschichte. Also bist du mit einer Wegbereiterin. Sozusagen, genau. Und jetzt gibt es zwei. Also momentan aktuell zwei Doktoranden, von dreien. Also die Mehrheit. Schon ja. Und man gewöhnt sich dran. Ich nehme das gar nicht mehr wahr, also wenn das denn nur Männer sind. Aber es ist schon richtig. Also so nach einer Weile merke ich das dann schon, dass sie ein bisschen irritiert reagieren, weil du kennst mich ja. Also ich bin auch nicht so typisch VWL. Nee. Ich bin halt anders. Du bist mehr so mitten in die Fressel. Fängt schon meine gelackten Fingernägel an und so. Da komme ich halt rein. Hallo. Hallo. Und alle so. Und alle erstmal, oh mein Gott. Und dann sagen sie irgendwas. Also so manchmal, also ich kann mir, sowas kann ich mir schon vorstellen, wenn du dann reinkommst so, du bist ja schon ein bisschen mehr Mädchen, ne? Ja. Ohne dir da zu nahe treten zu wollen. Nee, ist richtig. Ne? So, und das ist ja dann doch schon in der Arbeitswelt, also so, was ich so von diesen ganzen Bankern und so den ganzen Gesocks da mitgekriegt habe, die sind ja schon so, oh mein Gott, ich bin der Mann, ich kann alles, ich weiß alles und du bist eine Frau und du kannst nichts. Und dann sind die da dann doch schon, wenn du da reinkommst, sind die dann doch schon mehr so, vielleicht nicht nach außen, aber mehr schon so nach innen, so, oh mein Gott, eine Frau. How dare you? Und du kannst ja dann schon mehr so die Furie sein, wenn du möchtest. Ja, klar. Und das Schlimme dann schon, ist ja, dass ich meistens mehr weiß. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Ja, das ist ganz oft so. Es hört sich jetzt total mies an, aber es ist oft so. Das hat mit mies anhören nichts zu tun. Oder, wenn ich es nicht weiß, dann frage ich so lange nach, bis ich es vernünftig erklärt bekommen habe. Das muss ich jetzt ganz peinvoll unsere Projektsteuerung erfahren. Wir haben ja ein eigenes Unternehmen, die Projektsteuerung macht. Ja. Und dann haben sie mir was vorgelegt, eine Bewertung, die habe ich nicht verstanden. Okay. Weil ich den Maßstab nicht verstanden habe. Der wurde nicht offengelegt. Da habe ich gesagt, also solange da der Maßstab nicht offengelegt wird, weiß ich ja nicht, wonach bewertet wird, dann kann ich nicht kann zustimmen. Ich, ja. Also erklären Sie mir es bitte. Da kam nämlich raus, man hatte sich gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Man wäre so der aus dem Bauch rausgeschickt. Also, na, sieht gut aus, passt schon. Ja, genau. Was jetzt nicht ganz das objektive Bewertungskriterium darstellt, aber immerhin. Das haben die jetzt gelernt. Ja. Aber das ist ja auch dass ein Grund, warum... alles genau wissen will. Ja. Aber das ist ja auch ein Grund, warum du so gerne mit mir sprichst. Bin ich immer so wunderbar. Ja, du erklärst mir das. Base-oriented. Erkläre. Nee, aber ja, genau. Aber du erklärst mir das ja immer alles. Ja. Ich will ja auch mal alles wissen. Ja. Ich bin immer also nur Mittel zum Zweck, möchtest du sagen. Oh Gott. Geht das schon los? Ja, natürlich. Du bist mein Toningenieur. Nein, oh bitte nicht. Das ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Jetzt nicht mehr? Tontechniker. Tontechniker ist frei, das darf jeder sein. Frei darf jeder sein. Schade. Toningenieur ist tatsächlich bist du beides geschützt. Vielleicht? Ich bin Tontechniker und mein Personal Assistant? Ja, ich mache alles, kann man sagen. Ja. Finde ich gut. Ja. Aber du weißt, dass ich teuer bin, ne? Das geht doch eigentlich. Ja. Also. Also hast bisher noch nichts, noch keinen Scheck ausgestellt, ne? Ja, genau. Nö. Also bis jetzt habe ich das, mit Charme gemacht, ne? Ja, immerhin. Immerhin. Ja, das geht. Das geht so. Das läuft, ne? Ja. Das läuft, ja. Letztens habe ich geschrieben, so, Auftragsarbeiten sind super, jetzt müsste ich nur noch dafür bezahlt werden. Als Antwort habe ich gekriegt, dann müsstest du mal anfangen, Geld dafür zu nehmen. Das ist richtig. Ja, das ist, habe ich mir auch gedacht. Ja, stimmt. Ja, letztens hat so eine Frau so gesagt, hier, sag mal, können wir deine Videokamera haben? Wir müssen da hier so, wir wollen da so Filmchen drehen, ne? Weihnachtsfeier und tralala. Sag ich, ja, können wir machen. Und dann sagt sie, ja, super. Und ich so, irgendwann habe ich dann so gemeint, so, jetzt mal eine ganz andere Frage. Was wollt ihr denn dann überhaupt mit den Filmschnipseln, die ihr dann macht? Was wollt ihr denn dann damit machen? Ja, da habt ihr halt so, ne, Schnipsel. Und dann sagt sie, ja. Vielleicht könntest du ja einen Film draus machen. Hätte ich gesagt, kann ich, ist überhaupt kein Thema, wird nur teuer. Will ich aber nicht. Nee, wird nur teuer. Achso. Ja? Hat deine Frau auch gelacht, so ähnlich wie ich? Ja, hat sie gedacht. Nee, es ist ja nicht für sie gewesen. Das war ja für die, ne? Schule, so. Öffentlicher Dienst, die können ja auch mal Geld ausgeben. Oh ja, ja, ja, wir haben kein Geld. Ja, das sagen sie mir auch. Und dann sage ich, gut, aber ne, wer kein Geld hat, darf keine Dienstleistung einfordern. Ja, wie gesagt, also Freundschaftsdienst. Ja. Nee, das ist ja was anderes. Machst du das ja gar nicht für mich. Du machst es ja für unsere Hörer. Jetzt wird versucht, mein Altruismus da reinzuziehen. Ja. Ich ja. glaube ja, dass wir keine Hörer haben, dass du mir das immer nur erzählst. So, die sind nicht so. Die Druiden, die ihr sucht. Beruhige dich, Fesra, wir haben Hörer. Ja, genau. Ja. Schande. Jetzt so raus. Obwohl, ja. Wir haben irgendwelche Hörer, weil kriegen wir auf. Irgendeiner wird sich den Scheiß schon anhören. Also. Twitter, letztens. Irgendwie Feedback gekriegt. Echt? Wo? Ja. Ich gar nicht mitgekriegt. Doch, nee, nicht Abschaltimpuls, Tower Talk. Ich habe mich mit einer G-Plusserin ja. auf Twitter unterhalten. Ja. Wollte wissen, ist sie jetzt auch wieder auf der Gamescom, weiß sie das schon und so, können ja. wir uns dann wieder treffen. Mhm. Und dann mischt sich auf einmal ein Hörer in unser Gespräch ein. Lisa meinte, er wäre ja sicher, dass wir schon Zimmer hätten, Ausweise hätten, alles schon klar geht. Und ich so, also erstmal, okay, es war eine semi-private private Konversation und Twitter schließt sich aus, aber... Also zumindest bei den Ad-Replies. Aber das ist korrekt. Ja, fand ich das schon witzig. Also, ja gut. Ja gut, nachdem du ja das letztes Jahr alleine gemacht hast, ich bin ja da außen vor. Also mich gibt's ja da nicht. Ja, du hast mich ja alleine gelassen. Und dieses Mal fängst du ja auch schon wieder an. Mi und so. Ja, letztes Mal. Ich mach deine ganzen Partys mit, du. Ich bin eiskalt. Ja, gut. Ich hab das so... Florian ja, erzählt. Und schickst mir noch nicht er mal soll Fotos. Mich gefälligst mitnehmen. Ja, dann mache ich auch Fotos. Ja, das fand also ich ja auch. Typen. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich bin da ja? außer Landes. Ja, gut. Ja, du bist des Landes verwiesen worden. So, ja, so ähnlich. Ich hab ja schon Florian gewarnt. Ja. Ich will auf jede Party mit, weil er kriegt ja zu jeder Party eine Einladung. Und dann guckte er mich total gequält an und sagte so, nee, die werden so blöd und der würde das schon seit Jahrzehnten mitmachen und immer dieselben Leute und so. Mach ich das mir scheißegal. Weil ich hab die alle noch nicht. Ich kenne die alle nicht, kannst mir alle vorstellen. Und er so. In seinem Kopf. Den Blick kenne ich auch bei Männern. Das ist dieser Den kennst du auch, den Black, den hast du auch schon mal gebracht, wenn du keine Chance hast bei mir. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Ja. Ja. Den kennst du auch, ne? Ja, genau. Da kannst du jetzt genau echt bemitleiden. Und er so, oh, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin nicht der Typ für Smalltalk und so. Ja. Aber ich mach ja nichts. Ich auch nicht. Nee, er auch nicht. Versteh ich bin ja mehr nicht. So für tiefgreifende Gespräche am Sonnenuntergang, am Strand. Ja. Während wir Hand in Hand Strand das Meer entlang auch. Laufen. Was? Strand hat sie auch bei ja, der Gamescom. Siehste? Ja, waren wir ja letztes waren Mal, als wir zusammen deswegen. Da waren. Da kann man aber keine tiefgreifenden Gespräche führen. Ist so laut. Ja, gut. Ich war so begeistert. Letztes Jahr bin ich dann ja zu früh nach Hause gefahren, leider. Und da hat Florian mir dann ge-SMS't. Er wäre jetzt auf einer dieser Partys. Und der Lütte Ochsenknecht würde gerade auftreten. Und da hast du gesagt, thank God I'm at home. Nee, ich habe ihn total aufgezogen. Habe gedacht, so getan, als wenn ich total Fangirl wäre. Und das ist total super, wenn ich ihn beneiden und ohne Ende und er möchte bitte ein Autogramm holen. Und er hat das jetzt am Anfang nicht richtig verstanden, ne? Gut, war halt ja. SMS, dann kriegst du es nicht so mit der Ironie gleich und da kannte er mich noch nicht gut genug. Und er war echt so ein bisschen gequält und meinte, nee, auf keinen Fall. Nee, lass mal, ist, ja, nein. Irgendwann hat er es dann gemerkt. Ja, da kann er froh sein. Ja. Da hat er gelitten. Ja, das hat auch er nicht das. Seine Musik. Der kommt auch aus der Heavy-Metal-Ecke. Ja. Da leidet man denn, wenn man den Lütten Ochsenknecht holen muss. Ach, naja. Ja. Man könnte ihn so als Menschenopfer darbringen. Ja, da waren die wohl ganz viele kreischende Teenies. Ja, aber da habe ich doch schon bei der Party einen Fehler gemacht, dass ich die überhaupt reingelassen habe. Ich weiß nicht, wo die waren davor, ich weiß es nicht genau. Der Live-Bericht, der brach den irgendwann ab. Ich glaube, da ist er gegangen. Wahrscheinlich, weil er so in katatonische Starre verfallen ist. Ich glaube schon, ja. Er hat einfach getrunken oder so. Ja, kann sein. Don't drink and tweet. Oder SMS, ist egal. SMS, genau. Ja, und mit Marc müssen wir ja wieder reden. Ja. Allerdings. Hoffentlich zieht er sich dieses Mal nicht ganz aus. Also Fotos haben mir schon gereicht. Gut. Ja. Ich bin ja dann das Kontrastprogramm. Das ist richtig. Im Zweifel. Ja, da bist du nicht der Einzige. Kontrastprogramm. Mhm. Aber ich rieche wenigstens gut. Er mag auch. Ja? Mhm. Was hat er? So nah bin ich ihm nicht gekommen. Ich habe zwar seinen Pulli hochgehoben, aber ich bin da nicht so. Du hättest ja fragen können, wenn du hast ja den Geruch dann schon wahrgenommen. Ne? Nein? Egal. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Ja. Also ich trage momentan von Gauthier Le Mal. Und dann viele sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur sowas? Das ist aber super. Ja, das ist Hauptsache, sie gefällt dir. Ja. Ja. An Weihnachten habe ich, ich ein Parfum aufgelegt und meine Schwägerin kam rein und sagte, oh mein Gott, das stinkt so. Voll rumgemacht. Ja. Und ich so, liebste Schwägerin, keine Ahnung hat. Ne? Sollte nach Hause gehen. Richtig. Ja, die wohnt ja nur oben drüber, von daher, das wäre auch kein Ärger. Egal. Ich habe nur eins. Ja. Wie immer. Ein Parfum. Mhm. Eau de Sisley Nummer 2. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauche ich nicht, nee. War schon schwer genug zu finden. Okay. Ich stehe auf die Abwechslung. Ich weiß. Mein Mann auch. Der hat wesentlich mehr Parfums als ich. Ich habe nur das eine. Also ich hatte immer eins von Clinique Simply, hieß das. Mhm. Das ist dann vom Markt genommen worden. Ja. Das war die größte Katastrophe überhaupt. Das ist so, als wenn der Lieblingslippenstift vom Markt, kennst du ja, ne? Ist im selben Preisbereich, ja, ist okay. Und da habe ich fast ein Jahr nach einem neuen Parfum gesucht. Ja. Und das ist super. Ja. Ich kaufe jetzt ja nur Parfums, die keine synthetischen Duftstoffe mehr haben. Auch warum? Das tut zwar weh im Geldbeutel, aber finde ich gut. Ja, gut. Mei. Ja, gut. Also, ne. Deswegen kann ich mir nur eins leisten. Ja. Ein Bekannter von mir, der hat sich eins für sich selber machen lassen. Ne? Also für seine Körperchemie und so weiter. Ja. Riecht so, naja. Ja. Also er steht so auf diese schweren, orientalisch süßen Düfte. Mhm. Ich ja eigentlich auch. Aber das ist mir so. Nicht sagen. Obwohl ich jetzt so das würzig-erdige für mich entdeckt habe. Alles gut. Mhm. Ja, genau. Aber ne, das ist so zu Vorschlaghammer ins Gesicht. Ja. Ja, und ja, Ode Sisley ist ja so ein frischer, eher zurückhaltender Duft. Ja. Halt fürs Büro. Ja. Gemacht, sag ich jetzt mal. Da finde ich das nicht so gut, wenn du so mit Opium reinkommst. Wie in den 80ern. Ja. Alle. Tosca. Tosca. Schön damit eingedieselt. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja, genau. Oh Mann. Ja. Und ist Bergamotte drin. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Bergamotte? Mhm. Finde ich super. Ja. Ich stehe so auf, so wie gesagt, so frische Sachen. Was ich ganz toll finde, das gefällt mir echt ganz gut, das ist einmal das Eau de Cartier. Das ist sehr schön frisch. Das ist schön, ein bisschen, ist ein bisschen bitter so im ne, so im letzten Drittel. Mhm. Ja. Aber das ist schön frisch und hat sowas. Ja. Und von Yves Saint Laurent, das L'Homme. Das riecht auch sehr. Das riecht so ein bisschen ledrig. Das mache ich auch mal gerne. Genau. Das ist auch ganz super. Ich habe ja jahrelang auf Chanel Eau de Monsieur gestanden. Für Männer. Mhm. Na gut, Düfte sind ja nicht, eigentlich nicht geschlechtsgebunden. Also nee, das ist ja dann immer so, ne? Also wenn es mal ein Mann danach gerochen hat, wenige. Ja, also das ist ja, also ich sage auch immer den Leuten, wenn die mich fragen, wenn sie mal fragen, das ist egal, ob das in Pour Madame, Pour Monsieur, das ist, ne, es ist vollkommen egal, weil ein Duft ist ein Duft ist ein Duft und du kannst als Mann genauso gut Chanel Nummer 5 auflegen, wenn es dir denn steht, also wenn es gut an dir riecht. Eben, das riecht ja immer unterschiedlich. Genau, also das ist ja, ne, nur weil es an mir zum Beispiel dann gut riecht, muss es an dir dann nicht gut, also muss es an dir nicht auch gut riechen, weil du eine andere Körperchemie hast, du dünstest andere Sachen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann riecht es halt von Person zu Person, riecht es unterschiedlich, und was man halt nicht machen sollte, ist auch so Sachen so blind kaufen, also es ist, das fällt man sehr oft sehr, sehr tief rein. Ich habe das mit dem Yves Saint Laurent L'Homme gemacht, ich habe einfach gesagt, alles klar, ich habe noch nicht mal dran gerochen. Ich habe gesagt, Yves Saint Laurent, L'Homme, hört sich gut an, nehme ich. Bam. Mitgenommen. Komm, und habe gedacht, so zu Hause habe ich mir gedacht, so, ah, naja, gut, mal gucken, was das jetzt gibt. Und habe das aufgetragen und das war halt echt so ein ganz toller, ledriger, schöner. Glück gehabt. Massiver, ja, echt mehr Glück als Verstand. Hab dann im Nachhinein habe ich dann im Internet gelesen, hey, das riecht super und so weiter. Ja. Und es gibt so Düfte, die riechen auch am Anfang, findest du die nicht so toll? Also, das war mit dem. Ich habe mir das Terre d'Hermès habe ich mir geholt. Mhm. Ist auch schön. Und ja, ich habe das erste Mal gerochen und dachte so, also so, ne, auf dem Teststäbchen. Mhm. Ich mir so gedacht so, und hab dann gedacht, naja, komm, es ist gerade im Angebot, da kannst du es halt auch mal mitnehmen. Gut, habe ich das mitgenommen, habe ich es aufgelegt. Meine Frau, weg. Bin ich auch so, na, ich weiß nicht, also, na. Und habe ich das nochmal aufgelegt, habe ich das dritte Mal aufgelegt gehabt. Meine Frau sagte, boah, das riecht aber geil. Und ich auch. Und ich riech so. Und es hat so, keine Ahnung, es hat, je öfter ich das auflege, umso geiler finde ich, dass es riecht. Ja, sehr schön. Also es ist echt der Hammer. Ist gut. Das ist echt super. Ich habe früher mal Düfte von Chanel benutzt. Davon kriege ich heute so Kopfschmerzen. Okay. Also, ja, Chanel war nie so. Habe ich früher mal Coco benutzt. Das war auch die Zeit. Eher so süßlich. Ja. Das hat mir nie so sehr gefallen. Und vertrage ich heute alles nicht mehr. Deswegen eher so. Die Düfte mit den natürlichen Duftstoffen. Mhm. Also es ist ja auch so eine Sache. Da gibt es ja so ganz viele, Eau de Sisley ist ja nicht mit dieser Modemarke zu wechseln. Das ist eine alte Sisley. Parfümerie. Mhm. Und da gibt es ja so ganz viele kleine Marken, die keine Sau kennt. Mhm. Da gibt es bei uns gegenüber beim Geschäft gibt es L'Occitane de Provence. Ah, ja, super. Ah, das ist ja gut, da kannst du auch da für mich einkaufen. Ne? Bei uns in der Stadt nämlich nicht. Ja, also das ist bei uns. Schickst du mal Care-Paket. Ja, kann man. Gegen schlechte DVDs. Ich krieg das Zeug aber nicht geschenkt. Ach so. Ja, da war was, ne? Ja, genau. Dein Kaffee ist leer. Hast du eben mal Priest gesehen? Priest ist super. Ja! Es ist der Hammer. Hattest geil, du oder? Den nicht sogar empfohlen? Ja, deswegen fand ich stimmt, genau. Priest mit Paul Bettany. Genau, du hattest gesagt Priest mit Paul Bettany, weil ich Paul Bettany eigentlich sehr mag. Und ich habe dann irgendwie so durchgesäppt und habe so gesagt, warte mal. Irgendjemand hat mir was von Priest erzählt. Genau. Und ich bin dann so, es war in der Videothek. Ja. Und ich so, ah, Priest, Blu-ray, hast nichts zu tun, hast dir schön thailändisch Essen geholt, nimmst dir halt mal Priest mit. Ja. Alla. Nach Hause gegangen, Priest eingelegt, ich saß davor und dachte nur so, oh mein Gott, wie geil ist denn der Film? Der ist geil, ne? Der ist der Hammer. Ich finde den so cool. Ja. Der ist nicht so übertrieben pathetisch? Nee. Aber ich meine, es ist total vorhersehbar. Du weißt alles, was passiert. Nee, also nee. Fand ich schon. Das eine hat mich, also, wobei, ich habe gedacht, also, Schlussszene, wir wollen jetzt nicht allzu sehr spoilern, ne? Ach doch, ist doch egal. Ist ja egal, hat jeder schon gesehen, wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Eben. Ne? Motorrad, Zug, ne? Wo sie da reinfährt, habe ich gedacht, die ist bestimmt dumm genug, um nicht abzuspringen. Ah, hey, das ist seine Flamme, seine Kollegin, die eben, hat's drauf. Eben. Die hat's drauf. Ja, aber ne, Leute, die es drauf haben, sind in der Regel dumm genug, um im letzten Moment eben nicht abzuspringen. Doch. Ja. Coole. Das fand ich auch, sie ist auch cool. Ja. Die Priestess, sehr sympathisch. Was hat der in deinem Gesicht? Der war cool fotografiert. Wir reden nicht mit Priestern. Oh, diese Kampfszenen, wo die diesen Wächter platt machen, wo sie ihm denn diese Steine hinwirft, damit er quasi die Treppe hochsteigen kann und dann schlitzt er diesen Wächter auf. So von unten so. Und der knallt direkt vor ihr. Das ganze Blut läuft aus. Ja. Ich finde das so gut. Ja. Das kommt cool. Das ist echt super. Der ist sowieso, er ist so ultra cool. Als schon dieser Sheriff-Bubi da in seine Wohnung kommt, und er ihn gleich erstmal schön. Erstmal direkt gezeigt, wo der Hammer hängt. War so richtig. Ja. Geil fand ich das auch, als er die Patronen immer mit dem Kreuz da am Einkerben war. Ich denke, Priester benutzen keine Waffen. Die sind das doch ist für richtig. Dich. Für dich. Total super. Bäm. Ja, schöner Film. Krieg die Flaschen drin. Du steigst um auf Wasser. Ja, mein Kaffee ist leer. Ich mache das jetzt so Hobbit-mäßig. Ich habe jetzt gleich mein zweites Frühstück. Mein Mann ist nämlich aufgestanden mittlerweile. Macht jetzt das zweite Frühstück. Ich hatte ja schon ein Brötchen geholt. Aha. Hatte mit euch ja schon einen Kaffee getrunken. Und ich hatte vorher, damit ich euch nicht voll schmatze, noch ein Butterhörnchen gegessen. Ein Butterhörnchen? Ja. Das ist ein schönes Wort, Butterhörnchen. Ja, finde ich auch. Ja. Okay. Genau. Die Sonne kommt raus. Ja, das ist so vorübergehend, mach dir mal keine Hoffnung. Gestern war das recht lange. Bei uns. Weißt du, was richtig nervt, ist jetzt morgens immer durch den Regen zu laufen. Gegen den Wind anzulaufen, habe ich echt keinen Bock mehr. Ja. Aber nutzt ja nichts. Ja, zweites, du willst jetzt zweites Frühstück machen. Nee, essen. Mein Mann macht das ja. Ja, Verzeihung. Also ich meinte mit machen, teilnehmen. Ja, richtig, korrekt. Das ist ja unsere Quality Time. Na jetzt aber. Hallo. Da muss ich mich mal in meinem quietschenden Lehnsessel zurücklehnen. Zurücklehnen, ja, korrekt. Man muss ja so Rituale haben, habt ihr doch auch. Bei uns ist das Frühstück am Wochenende. Mhm. Richtig schön gemütlich, mit frisch gepresstem Orangensaft, lecker Sachen zu essen. Wir gucken Voice of Germany. Oh, wie geil ist die Sendung denn? Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe Xavier Naidoo bis jetzt mal für den totalen Waschlappen gehalten. Und ich finde den richtig witzig. Jeder, mit dem ich rede. Oh, eigentlich ist das voll der Arsch, aber in der Sendung, der ist voll cool. Und ich habe immer gedacht, oh, Xavier, dieser Schnulzi. Ja, nix, der hat's voll drauf. Der hat's richtig drauf. Der mag das menschlich. So geil, so. Was der für Sprüche raushaut. Dr. Ton, was geht denn? Du Monimmer. Geil, immer wie die Cowboys fertig macht. Der macht sie ja alle fertig. Die Brokeback Mountains. Großartig. Ja. Gegen Ray wettert er ja auch immer. Ja, aber Ray, der hat's ja noch drauf. Da kommt ja noch was zurück. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was haben sie Nena gegeben? Nee, was haben sie den Zuschauern gegeben, dass die Bena direkt reingewählt haben? Hallo? Nee. Da war für mich dann... Warum Rüdiger rausgeflogen ist, verstehe ich auch nicht. Der Rüdi, weil der Rüdi kein Entertainer ist. Ja, aber ich dachte, es geht um Stimme. Auch. Es geht um Stimme und Entertainment. Du musst auch eine Rampensau sein. Und Rüdi ist halt. Wobei, echt, so. Also die Geschichte am Donnerstag Pro7 hat sich da echt nicht mit Ruhm bekleckert. Also diese Live-Show war so scheiße ausgepegelt. Das hat sich so dumpf, so kacke angehört. Der Tontechniker, ja. Also die haben echt. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, die haben nur Scheiße gemacht. Tja. Das war. Haben die da irgendwie so das. Wir haben ja jetzt unser 7.1-System mit dem Monsterfernseher. Ja, virtuelles Surround. Das ist geil. Deswegen müssen wir uns jetzt ganz merkwürdige Filme angucken, weil bis jetzt The Expendables, ein anderer, ist so ein schlechter Film. The Expendables ist der wohl großartigste Film, der als Kontrastprogramm für Titanic und alle Frauenfilme gemacht wurde. Ne? Du kannst als Mann jetzt aber, sagen... Hä? Der ist in 7.1 gefilmt. Ja, das ist der Hammer. Und du kannst einfach sagen, die Frau sagt, ach oh Schatz, guck mir doch heute vom Winde verweht. Und du sagst einfach, kein Problem, danach gucken wir The Expendables. Du musst nie wieder in so einen scheiß Frauenfilm gucken, das ist total super. Ja, das ist korrekt. Habe ich auch gesehen. Vom Winde verweht, oder? 7.1. Achso. Und dann noch einer, warte mal eben. Tron. Legacy. Der neue, ne? Legacy. Ja. Hm? Wir gucken ja die Filme wegen des Tons. Ja. Momentan. Natürlich. Natürlich. Hast du Dings geguckt? Hm? Avatar, Aufbruch nach Pandora? Nee. Der ist sehr, sehr bildgewaltig. Also. Meinst du, wäre was für 55 Zoll? Eigentlich noch mehr. Ja, da ärgert es mich, dass ich tatsächlich nicht im Kino war. Weil den hätte ich gerne auf der großen Leinwand mal gesehen. Also, aber 55 Zoll kannst du dir angucken. Also der ist echt, du hast da Bilder, das ist der Hammer. Ja, das ist echt immer super. Schön. Was haben wir jetzt letztens im Kino gesehen? In Time? Schöne Idee. Ach ja, da habe ich auch mit dem Justin Timberlake. Ja, genau. Timberlake. Nee, aber die Idee ist schön. Aber leider, was ich mir gewünscht hätte bei diesem Film, dass es so eine Art Verschwörung noch irgendwie gibt. Das wäre cool gewesen. Ja, gut. Das war mir jetzt, ich habe den Film noch nicht gesehen, du musst mir mal. Und Sherlock Holmes haben wir geguckt. Nein, fertig. Das, den muss ich mir angucken. Den, da will Mach ich das. Nicht. Ich habe alles ausgeblendet, was Sherlock Holmes angeht. Der erste Teil war schon großartig. Ja, haben wir gesehen. Ja. Punkt. Ja. Punkt. Super. Schön. Ja. Ich nicht. Ja. Ja. Ich habe den ersten jetzt auf Blu-ray habe ich mir geholt. Ich hatte den auf normale DVD und habe mir den dann nochmal auf Blu-ray gekauft. Haben den wir wollte auch. Ich auf Blu-ray haben. Ja. Jetzt haben wir ganz viele DVDs, die wir nicht mehr brauchen. Ja, ich habe alle DVDs, habe ich mir alle auf den Rechner geschmissen und habe die jetzt so zum Mitnehmen fürs iPad und so. Ja. Wir verschenken die gerade. Auch schön. Jo, was soll's. Wir kaufen das lieber dann nochmal als Blu-ray. Ja. Also manche Sachen, also manche Filme lohnt es sich wirklich, also das heißt, Blu-ray dann zu holen, beziehungsweise sich dann gleich. Also, wir haben zum Beispiel. Meine Frau wollte unbedingt Harry Potter. Und ich bin ja so der Harry Potter-Verweigerer eigentlich gewesen. Da habe ich gesagt: Na gut, korrekt. Dann holen wir halt Harry Potter, aber dann holen wir sie alle. Dann haben wir sie Hast alle die Box geholt. Also, damals war der Halbblutprinz der letzte. Und das letzte Buch, das war auf zwei Teile gesplittet, also da gab es ja 7.1 und 7.2 und da haben wir dann die letzten beiden haben wir zusammen dann geholt. So, und das haben wir auch alles als DVD. Und es reicht. Glaubst du? Nein, es ist so. weil wenn du einen gescheiten Codec hast, dann ist der scharf genug. Ja, komm. Nee, ist so. Und wenn du weit genug vom Fernseher weg sitzt. Also, ne, du hast ja so einen Mindestabstand, den du halten sollst. Ne, Bilddiagonale maximal mal 3 ist Weiß ja so der optimale, also zwischen 2 und 3 ist der optimale Sitzabstand. Hatte ich schon erzählt, wie enttäuscht mein Mann war? Die heutigen Anlagen messen sich ja selber ein. Ja, ja. Ja, ist so. Pech. Ist so. Schande. War echt blöd. Tja. Ganz unglücklich war er da. Besser so als anders. Ist richtig. Das Geile ist, also es ist wirklich so, das Geschirr wackelt in der Küche. Bei gewissen Szenen, bei gewissen Filmen. Ja. Wir haben ja Herr der Ringe gemacht über Weihnachten. Welche Edition? Ja, die neueste, mit dem vernünftigen Ton. Welche Version? Special Extended. Hör doch auf. Director's Cut Special Extended, die ganz lange, ewig. Alles die gute, voll. Okay. Alles, was geht. Die gute natürlich. Da war ja das Problem, dass die erste Charge nächstes Mal rausgekam. Da haben die ja das Tonstudio Mist gebaut. Die Tonspur war ja für einen Eimer. Community sich aufgeregt, zu Recht. Jetzt kam halt die neue Auflage raus mit vernünftigem Ton. Und ich sehe ja auch, dass sich der Herr der Ringe dahin in Richtung Blade Runner entwickelt, ne? Ja. Wo es ja auch so 8 Milliarden verschiedene Versionen gibt. Das stimmt, ja. Director's Cut, Director's Special Cut, Special Director's Cut, Director's Cut Extended, Extended Director Cut Special, Director's Cut jetzt richtig und so ein Scheiß. Genau. Das ist ja super. Das ist auch gut, ja. Ich hätte gerne den Original Cut, aber den kriegst du nicht mehr. Das ist voll für den Arsch. Ja. Ich mag aber den Originals Cut, also den Original Cut haben. Ja, ist ja nun mal nicht. Ja, gibt's bestimmt irgendwo. Irgendwo in den Tiefen. Mhm. Des Internets oder so. Habe ich ihn bisher noch nicht gefunden. Aber das, ja. Kannst du jetzt hier mal fragen. Ja, ne, wer hier den Original Cut von Blade Runner hat, kann ich mir mal zuschicken. Wäre mal super. Alle Hörer jetzt so: Blade Runner? Was? Was ist der Blade Runner eigentlich? Ja. Richtig. Wir sollen doch über Gegenwärtiges reden. Blade Runner Special Cut Extended. Ja, genau. Ja, du, haben wir doch. Wir haben hier hochpolitische Themen diskutiert. Ja, das Einzige, alles worüber wir nicht mehr reden, ist über Guild Wars. Richtig. Mhm. Ja. Warum eigentlich? Ich habe das Thema ja öfter angeschnitten. Du bist ja gar nicht drauf eingestiegen. Ich bin dann drüber weggegangen. Ja, das könnte daran liegen. Bist du auch. Dass ich du hast keine Interesse gezeigt. Ja, vor 3 Tagen war ich das letzte Mal drin. Immerhin. Geht's jetzt und hab dann das, das Geburtstagsgeschenk abgeholt. Ja. Hast du es gekriegt? Von meinem Tutorial-Charakter. Das ja. zweite. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Was hast du jetzt? Na? Was hast du gekriegt? Was war das? Das war, glaube ich, so eine Schildkröte. Hey, Belagerungsschildkröte. Mhm. Belagerungsschildkröte. Genau. Also, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Meine schon. Ja, genau. Und da habe ich ja jetzt diesen ewigen Agolyten-Gin-Trank habe ich bei meiner Nekro bekommen. Ob das gut ist? Weiß ich nicht. Ja, trinkst du halt, ne? Kannst du immer anwenden. Trinkst du, wird so zu Agolyten-Gin. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Genau. Ja, ist jetzt ja sowieso mit der ganzen Kostümierung und so. Ich bin ein bisschen verstört. Also wenn ich so im Game bin, das Essen ist fertig. Super. Das Essen ist fertig. Essen ist fertig. Dann bringe ich das eben noch mal kurz zu Ende. Also ich bin ja jetzt öfter mal im Game, weil ich ja jemanden angefixt habe, nämlich den Marvin. Ja. Du erinnerst dich? Unseren Hörer. Ja. Ja. Und also gut öfter mal Airquotes. Ja. Mhm. Alle 2 Monate oder so. Mhm. Ja, öfter mich verstört das so mit dieser ganzen Kostümierung und so. Es ist irgendwie so. Das wird mir jetzt so verspielt. Wenn ich Kostümierung haben will, spiele ich Sims. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mir geht das Heldenfeeling verloren. Du kannst jetzt auch, das habe ich festgestellt, du kannst jetzt auch komplett alleine gehen mit Helden. Alles komplett als Helden ausrüsten. Kannst du machen, ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Du kannst mit deinen Charakteren. Ja? Kannst du diese Mercenaries holen? Die sehen aus wie deine Charaktere. Und mit denen ziehst du los. Nee, ich meinte jetzt die Helden. Ja, ja. Also Octen, Tralala, Bum, Tralala. Aber die brauchst du auch nicht, sondern du kannst ja Helden kaufen, die aussehen wie deine Charaktere. Ja. Und mit denen ziehst du los. Das habe ich alles nicht gerade. Siehst du, das weiß ich alles nicht. Ist so. Musst du die Ingame kaufen, also geldmäßig? Ja, klar. Also, ja, 32 Euro. Hä? Das ist komplett Pack. Hast du gedacht? Ach. 8 oder 5 oder was, weiß ich nicht. Hatte ich mir überlegt, rollenspielmäßig wäre das nicht schlecht, weil meine Familie zusammen losziehen ja, genau. könnte, ne? Ja. Oh, ich bin zu geizig. Ohne Scheiß. Du spielst auch so häufig. Deswegen, was soll das? Ja. Du brauchst eigentlich gar kein Team mehr. Du kannst Singleplayer machen. Das ist, ja. das ist das einzige MMORPG, das ich kenne, was du im SP spielen kannst. Ja, immerhin. Ja. Hat was. Das ist dadurch, für mich als Spieler ja Welt viel ist, besser. Triffst du ja auch keinen. Außer den Schäden jetzt. Ja. Aber das bist du irgendwie mal auf dem Posten, wo eh keine Sau ist oder in irgendeinem koreanischen Distrikt ist auch kein Mensch. Ja, ist doch super. Das ist total super. Und dann bist du voll Singleplayer-Mode. Ja. Das ist ja das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Weil das, ja, jetzt hast was, das Einzige, was bei Guild Wars ja immer gestört hat, waren die anderen Spiele. Ist richtig. Hm. Ist doch, ja. Ich muss jetzt aufhören. Du musst jetzt ein zweites Frühstück einlegen. Ja, richtig. Hast du vollkommen recht. Genau. Ich mache ich habe auch schon gefrühstückt. Ich habe diese Cookie Crisp, ein Schälchen, zu mir genommen. Ich habe mal gefrühstückt. Ich habe übrigens ohne deine Erlaubnis dem Herrn Kirstein geschrieben und gesagt, wir wollen mal wieder ein paar Interviews führen für den Tower Talk. Ja. Also wenn es zustande kommt, sage ich dir Bescheid. Super. Ich sagte dir schon vorher gar nicht mehr Bescheid, weil wir kennen das Thema ja. Ist doch nur Weihnachten. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Das war so auch nervig. Genau. Dann lass es dir schön munden. Ja, danke schön. Gerne. Ihr Lieben, ihr braucht auch kein Feedback mehr zu geben. Zu sowas muss man kein Feedback geben. Es sei denn, ihr möchtet zur außenpolitischen Situation in Kasachstan etwas sagen, dann könnt ihr das gerne tun unter www.weninteressiertseigentlich.de. Ja. Ja. Okay, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.